Zehnter Brief. Sprache und ein Gefühl für die Welt. Liebe Vanessa, die Welt, in der wir leben, ist unendlich. Und so gibt es in jedem Augenblick unendlich viele Möglichkeiten dessen, was wir erfahren können. Unsere Erfahrung zieht aus diesen unendlichen Möglichkeiten eine bestimmte Erfahrung heraus. Einen sehr wichtigen Anteil daran hat die Sprache. Deshalb möchte ich, bevor wir weitergehen, mit dir zusammen betrachten, was Sprache ist und was sie bewirkt. Welche Beziehung besteht zwischen dem, was wir sehen, den Geschichten, die wir über unsere Welt erzählen, und unserer Erfahrung? Inwiefern diktiert die Sprache, was und wie wir etwas erfahren? Das ist wichtig, um zu verstehen, wie wir den Zauber unserer Welt verloren haben und wie wir ihn wiederfinden können. Wie kommt es, dass wir die Energiemuster, die wir Götter oder Dralas nennen, nicht mehr fühlen können? Kirche und Wissenschaft haben uns diese Fähigkeit allmählich genommen, indem sie sagten, dergleichen existiere nicht und es sei falsch, auch nur darüber zu reden. Wer doch solche Wesenheiten sah, der durfte nicht glauben, dass sie real seien. Schließlich sprachen wir nicht mehr über sie und so konnten wir sie auch nicht mehr sehen. Normalerweise gehen wir davon aus und zweifeln keinen Augenblick daran, dass etwas, was wir sagen, dem Ding oder Geschehen entspricht, von dem wir gerade reden. Wenn ich sage, ich höre den Kuckuck, der Frühling kann nicht mehr weit sein, gehst du davon aus, dass ich wirklich einen Kuckucksruf gehört habe und eine baldige Wetteränderung erwarte. Aber besteht wirklich eine so einfache Beziehung zwischen der Sprache und dem, was existiert? In unserer Kultur denken wir in einer Dingsprache und versuchen immer, Teile aus dem Ganzen herauszulösen. In der Schule lernst du, dass die Welt voller realer Dinge ist und Fakten zutreffende Aussagen über diese realen Dinge machen. Du lernst beispielsweise etwas über die Teile eines Autos, wie diese Teile zu einem funktionstüchtigen Auto zusammengefügt werden und was für verschiedene Arten von Autos es gibt. Oder du lernst etwas über Blüten, ihre verschiedenen Farben und Formen, ihren Aufbau aus Stempel, Narbe, Staubgefäßen und so weiter. Du lernst, wie Bienen, indem sie den Nektar einer Blume sammeln, diese mit dem Blütenstaub einer anderen Blume befruchten. Oder du erfährst etwas von Atomen und wie sie sich zu Substanzen verbinden und diese Substanzen sich zu Lebewesen wie Menschen verbinden. Wenn du älter wirst, hast du einen Freund oder eine Freundin und er oder sie sagt zu dir, ich liebe dich. Das löst in dir eine sonderbare Mischung aus Herzklopfen und Zweifel aus, für die du noch keinen Namen hast. Und so fragst du, ist das wahr? Meinst du das wirklich so? Die Antwort, ja, ich liebe dich wirklich, bewegt dich, deine eigenen Gefühle auch so zu nennen. Und du sagst, ich liebe dich auch. All das setzt den Glauben voraus, dass die Worte, die wir sagen, deckungsgleich sind mit dem, was in der Welt ist. Wir glauben, dass unsere Sätze für Dinge in der Welt und die Beziehungen zwischen ihnen stehen. Substantive für Dinge, Verben und Adjektive für die Beziehungen. Das setzt voraus, dass jeder Satz entweder wahr oder falsch ist, je nachdem, ob er den Tatsachen entspricht oder nicht. Nehmen wir an, du deutest auf einen Baum und sagst, dieser Baum ist grün. Das trifft zu, wenn dieser spezielle Baum tatsächlich grün ist. Aber wir können noch weitergehen und sagen, der Satz, Bäume sind grün, sei wahr, wenn tatsächlich alle Bäume grün sind. Diese scheinbar so selbstverständlichen Ideen haben den schönen Namen Korrespondenztheorie der Wahrheit erhalten. Diese Korrespondenztheorie der Wahrheit scheint bei der Frage, ob ein bestimmtes Blatt grün sei, zu funktionieren, solange nur eine ganz allgemeine Vorstellung von grün benötigt wird. Aber wenn wir zwischen grün und gelb und braun oder zwischen einem Busch und einem Baum zu unterscheiden versuchen, werden allmählich Schwierigkeiten sichtbar. Stell dir eine Farbskala mit 100 Abstufungen vor. Reines Tiefrot am einen Ende, klares Hellgelb am anderen und dazwischen alle nur möglichen Abstufungen von Rot, Orange und Gelb. Nehmen wir an, du fängst am roten Ende an und fragst jemanden, ist das rot? Jeder wird hier sofort mit Ja antworten können. Am gelben Ende wird der Befragte ebenso eindeutig mit Nein antworten können. Aber wo ist in diesem fein abgestuften Farbspektrum die Stelle, an der Ja in Nein umschlägt? Diese Frage können wir nicht beantworten, obwohl wir die Unterschiede zwischen den einzelnen Farbfeldern deutlich wahrnehmen. In unserem Leben gibt es überall solche Abstufungen. Wo genau wird ein Bach ein Fluss? Wann wird ein Kind ein Erwachsener? Liebe und Hass lassen sich gewiss nicht als die beiden Enden einer Skala mit 100 Abstufungen auffassen, aber du gehst doch davon aus, dass der Satz »Ich liebe dich« oder »Ich hasse dich« einem Faktum in der realen Welt entspricht, einer realen Liebes- oder Hassbeziehung zwischen zwei realen Dingen, mir und dir. Für Amerikaner war lange Zeit völlig selbstverständlich, dass die Sätze »Die Russen sind böse« und »Die Amerikaner sind gut« echte Faktenaussagen über reale Dinge darstellen. Und so ist es Tag für Tag mit Millionen anderen Dingen, die wir sagen oder lieber für uns behalten.